Halleluja! Wie gut ist es im Wohnzimmer des Vaters. Halleluja! Also in dieser Zeit, er will uns einfach gut tun. Er will uns einfach gut tun. Also nicht nur in dieser Zeit, immer. Er liebt uns so. Und er ist für uns. Gott ist wirklich für uns. Wer könnte gegen uns sein? Wenn Gott so für uns ist. Halleluja. Und ich glaube, er möchte wirklich auch in dieser Zeit, wir das jetzt schon die letzten Gottesdienste hatten, echt den Vater groß machen und uns mit dem Vater einfach in eine tiefere Beziehung hineinbringen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass wir auch mit Jesus natürlich in eine tiefere Beziehung hineinkommen, weil wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Halleluja. Und ich glaube wirklich, seine Vaterliebe möchte ganz viel in unseren Herzen tun. Und ich hatte so vor ungefähr 6 Wochen wirklich den Eindruck, der Herr möchte uns wirklich mit seiner Vaterliebe beschenken. Und dann war Georg ja 3 Tage weg zum Beten und Fasten. Und dann hat er voll das so stark erlebt. Und ich glaube, das ist wirklich für uns alle, dass wir echt gegründet werden in der Vaterliebe. Weil das gibt uns das Fundament. Unser Sehnen, unser Sein möchte zum Vater. Dein Inneres sehnt sich wie nichts nach dem Vater. Und das Gute ist, Jesus ist gekommen und diese Sehnsucht bleibt keine Sehnsucht. Wir sind im neuen Bund. Juhu! Wir sehnen uns nicht mehr. Oh Herr, du bist so weit weg, wenn du doch irgendwie etwas 3 Schritte auf uns zukommen würdest. Nein! Der Herr hat Wohnung in uns genommen. Halleluja! Der Vater und der Sohn sind in uns eingezogen, als wir Jesus aufgenommen haben. Da ist der Vater gleich mitgekommen. Und der Heilige Geist auch. Halleluja. Also wir müssen uns nicht in Sehnsucht unendlich verzehren, was nicht heißt, dass wir natürlich hungrig sind nach immer mehr von Gott. Aber die Sehnsucht war letztlich der alte Bund. Jesus hat den alten Bund erfüllt. Und jetzt haben wir Gemeinschaft mit Jesus und wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Und dieses tiefste Verlangen unseres Seins wird gestillt. Weißt du, in jeder Minute deines Lebens will er dieses Verlangen, will er ja stillen und dich sättigen. Ja, diese Gottesdienste, auch letzten Dienstag, ich habe das so stark erlebt, auch am Ende des Gottesdienstes und wir haben es alle erlebt, alle, die da waren, einfach diese tiefe Sättigung in der Liebe vom Vater und auch in der Liebe zueinander. Weil das Wunderbare ist, je tiefer wir in der Liebe vom Vater gegründet sind und hineintauchen, umso größer wird auch die Liebe untereinander. Das kannst du gar nicht verhindern. Ich glaube, das willst du auch nicht verhindern. Es ist so wunderbar. Halleluja. Wir können einfach nur Ja sagen. Ich glaube, Gott möchte uns wirklich auf eine Reise mitnehmen, wo wir nur seine Hand nehmen können, einschnappen oder er schnappt unsere Hand und wir sagen einfach Ja. Ich gehe einfach auf diese Reise. Halleluja, ist ja Urlaubszeit. Und er sagt, komm doch einfach mit. Und so wunderbar, unsere Jutta hatte einen Traum diese Woche und der passt wirklich. Und ich glaube, der ist echt prophetisch auch für uns, auch für Glory Life. Und ich glaube auch für den Leib. Ich glaube, er möchte uns alle höher nehmen. Und er hat sie gesehen, sie war in einer Gruppe. Und dann sind sie in eine Zahnradbahn, die aufwärts ging, eingestiegen mit dieser Gruppe. Und irgendwann hat sie realisiert, es gibt keine Rückfahrkarte. Hilfe! Es gibt keine Rückfahrkarte. Und dann hat sie auch realisiert, oh, ich habe gar kein Geld und ich habe auch gar kein Gepäck. Aber Halleluja, es ging aufwärts. Und ich glaube, das spricht für uns, dass er einfach sagt, steig doch einfach ein in diese Zahnradbahn, die aufwärts geht. Du brauchst kein Gepäck, kein schweres Gepäck, kannst du alles zu Hause lassen. Auch das Gepäck, wie es unser Pastor gerade hatte, auch der letzten Jahre vielleicht oder Jahrzehnte oder was auch immer, ein Gepäck sich da an dich rangeheftet hat, dass du irgendwie noch mitschleppst, sagt der, wirf das einfach ab, du brauchst es nicht mehr, weil ich kümmere mich. Ich kümmere mich um dich, brauchst nicht zu sorgen, boah, wie wird es? Sondern ich kümmere mich um dich. Das heißt in Philipper 4,19, mein Gott aber wird alles, was ihr braucht, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Alles, was wir brauchen, wird der Vater und erfüllt er nach seinem Reichtum. Nicht mal so gerade genug. Also unser Gott ist nicht ein Gott, der dir so gerade genug ein bisschen gibt, so ein kleines Rinnsal, naja, gib dich mal zufrieden, jetzt sei mal nicht so fordernd, sondern er überschüttet uns. Weißt du, der Vater überschüttet uns in dieser Zeit. Wir müssen uns einfach nur überschütten lassen. Und jedes recht innere noch, wie wird das, Hilfe? Könnte das einen Kontrollverlust bedeuten? Da sagt er einfach, boah, lass dich doch einfach überschütten mit meiner Liebe. Und ich habe alles, was du brauchst. Und es geht aufwärts. Das ist doch auch eine gute Nachricht, oder? Mit unserem Herrn geht es aufwärts. Es geht aufwärts. Halleluja. Weißt du, egal wie es mit dieser Welt geht, mit uns geht es aufwärts. Mit dem Leib Christi geht es aufwärts. Weil Gott ist unser Herr. Nicht der Herr dieser, oder der Fürst, auch nicht der Herr dieser Welt, ist der Fürst dieser Welt. Wir haben den Herrn dieser Welt. Und der Herr dieser Welt ist der Chef dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen in dieser Zeit, dass wir nicht irgendwelchen Dingen, Mächten ausgeliefert sind, sondern wir haben uns seiner Liebe ausgeliefert. Und indem wir uns seiner Liebe ausliefern, sind wir nicht mehr den Herren oder Fürsten dieser Welt ausgeliefert. Halleluja, das ist unsere Sicherheit. Er gibt uns Sicherheit. Er ist unsere Sicherheit, unsere tiefste Sicherheit. Egal wie es stürmt, egal wie es vielleicht auch gerade in deinem Leben stürmt vielleicht. Also such deine Sicherheit nicht außen. Du wirst sie nicht außen finden, aber du findest sie in ihm und er ist in dir. Juhu! Und er liebt uns so sehr. Halleluja. Halleluja. Es heißt in Epheser 1,17, da betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Es gibt einen Geist der Weisheit, Offenbarung, ihn zu erkennen. Und wir können darum bitten. Wir können sagen, Herr, ich möchte mehr von diesem Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen. Wer möchte das? Herr, wir sagen dir, Herr, ja, gieß noch mehr aus von deinem Geist der Weisheit und der Offenbarung in unserem Inneren, dich zu erkennen, weil das Tiefste unseres Lebens, wonach wir streben, ist, dich zu erkennen. Dich tiefer zu erkennen, wie du wirklich bist. Halleluja. Also ich glaube, was er machen möchte in dieser Zeit, wirklich dass er jede Lüge wirklich auch über den Vater, die noch irgendwo drin ist in unserem Inneren, dass er die einfach rausnimmt. Weil durch Erfahrung, durch das Leben, durch das, was vielleicht irgendjemand gesagt hat, können sich Lügen einfach einschleichen und du bist dir gar nicht mehr sicher, ist der Vater jetzt wirklich für mich oder ist er gegen mich oder... Er ist für uns. Halleluja. Und er merzt diese Lügen aus uns aus und es ist auch unsere Aufgabe, unseren Sinn erneuern zu lassen mit dem Wort. Weil das Wort macht uns sicher. Das Wort, ich habe jetzt keine Bibel, nur einen Zettel hier, aber... Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, nicht unsere Gefühle, die wir manchmal haben. Nicht unsere Gedanken, die wir manchmal haben. Oh, wir haben einen schlechten Tag. Oh, ich glaube, der Vater ist jetzt auch nicht so begeistert von mir. Oder wir kommen in irgendwelche Schwierigkeiten, vielleicht heftige Sachen. Boah, ich glaube, der Vater liebt mich nicht mehr. Liebt er mich noch, wenn ich in solchen Schwierigkeiten stecke, krank geworden bin, mit meinen Kindern so Schwierigkeiten habe, auf der Arbeit so schwierig ist? Liebt der Vater mich dann noch? Oder ist es nicht ein klares Zeichen? Er ist total gegen mich. Wenn ich solche Schwierigkeiten habe, dann muss der Vater ja gegen mich sein. Lüge, die muss raus. Es gibt einen, der möchte immer was zwischen uns und Gott, den Vater und Jesus stellen. Der möchte immer was zwischen uns bringen. Aber da müssen wir klar sein und sagen, nein, ich lasse nicht zu, dass irgendwas zwischen mich und mein Vater, zwischen mich und Jesus kommt. So wie ich auch nicht zulasse, dass was zwischen mich und meine Geschwister kommt. Da müssen wir klar sein. Es gibt einen Feind. Ja, wir schauen nicht auf ihn, aber wir sind auch nicht dumm. Und er will immer Spaltung bringen. Weil er weiß, wenn wir eins sind mit dem Vater, wenn wir eins sind mit Jesus, eins sind untereinander, dann ist uns alles möglich. Dann wird der Feind wirklich in die Flucht geschlagen. Und deshalb sind wir wachsam. Und sage, ich bewahre diese Beziehung und ich bewahre das Wort in meinem Innern, die Wahrheit. Und wo eine Lüge reingekommen ist, raus mit ihr. Und ich bewahre mich in der Liebe zu meinen Geschwistern. Und ich lasse nicht zu, dass irgendwas zwischen uns kommt. Egal wie einer mal drauf ist oder was einer mal sagt oder so. Lass uns einander Gnade geben. Das ist so wichtig. Halleluja. Also er ist so gut. Und wir erneuern, lassen unseren Sinn durch das Wort Gottes erneuern. Und es sagt zum Beispiel, Johannes 16, 27, sagt Jesus, denn der Vater selbst hat euch lieb. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und ich glaube, jeder hier hat Jesus lieb und glaubt, dass er vom Vater gekommen ist. Und der Vater liebt, ich habe euch selbst liebt. Ich habe jeden Einzelnen von euch lieb, auch nicht als Masse. Ja, der Vater, der liebt einfach die ganze Welt. Muss er ja irgendwie. Er ist ja die Liebe. Nein, er hat sich entschieden, dich zu lieben. Und du bist keine Nummer, wir sind keine Nummern, sondern wir sind kostbare Söhne und Töchter Gottes. Und das Gute ist, er liebt uns und er mag uns auch. Und er liebt es, mit uns zusammen zu sein und Zeit mit uns zu haben, Zeit mit uns zu verbringen. Und jetzt ist so eine gute Zeit, ich ermutige dich, wenn du noch in Urlaub gehst, oder du kannst auch hier bleiben, musst auch nicht wegfahren, ja. Aber auch überhaupt, und wenn du nicht in Urlaub gehst, ist auch kein Zwang irgendwie. Deswegen, mir stimmt was nicht, wenn ich nicht in Urlaub gehe. Aber nimm doch Zeit. Ich glaube echt, er lädt uns so sehr ein, mit dem Vater einfach Gemeinschaft zu haben. Weißt du, jede Minute, er hat es mir neulich gesagt, weißt du, jede Minute, die du mit mir verbringst, die du in mich und die Gemeinschaft mit mir, die Beziehung in mir investierst, ist keine verlorene Minute, sondern bringt unendlich Frucht. Und ich glaube, er hat mehr als so eine oberflächliche Beziehung. Wir huschen zum Vater, wir huschen zu Jesus. Herr, ich brauche eine Frau oder Mann, je nachdem. Also ein neues Auto brauche ich auch. Mehr Gehalt. Und außerdem will ich noch abnehmen oder zunehmen, je nachdem, was du möchtest. Und du weißt auch, der Schmerz da an der Seite. Danke, du kümmerst dich drum. Ciao, tschüss. Das haben wir alle schon so gemacht. Keine Verdammnis. Aber das mehr. Das mehr, weißt, er lädt uns ein, das mehr. Das mehr, als nur zu einem Automaten zu kommen und Gebetscoin einzuwerfen. Und zu sagen, ja, aber jetzt mal Dalli, ich habe eingeworfen. Sollte jetzt mal auch kommen. Bist ja mein liebender Vater. Also er will uns alles geben. Ist gar nicht so, dass er uns nicht beschenken will. Es heißt in Hebräer 11, heißt es, 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, also dass er existiert und dass er denen, die ihn suchen und die zu ihm kommen, ein Belohner sein wird. Oh, er belohnt uns. Er belohnt uns. Er belohnt uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Zeit mit ihm haben. Aber wir gehen nicht nur hin. Und da führt er uns, glaube ich, wirklich in die Reife wegen der Belohnung. Auch wenn die schön ist und wir nehmen die natürlich. Ich glaube, er möchte uns da tiefer führen. Und weil was wirklich sättigt, ist Liebe. Ist diese Liebesbeziehung. Das macht satt. Liebe macht satt. Weißt du, der neue Bund, in dem wir drin sind, ist ein Bund der Liebe. Bist du froh? Wir sind im Bund der Liebe angekommen. Nicht der Leistung, des Leistungsbringens, sondern der Liebe. Ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben zum alten und neuen Bund. Und ja, im alten Bund wurdest du an deiner Leistung gemessen, was du geleistet hast. Im neuen Bund ist der Glaube entscheidend, der kein Werk ist, aber der uns gegeben wurde und den wir, indem wir das Wort Gottes hören, studieren, stärker wird. Halleluja. Der alte Bund beruhte auf Angst. Du hattest Angst vor Gott. Boah, gefalle ich ihm? Habe ich alles richtig gemacht? Puh. Und der neue Bund beruht auf Liebe. Im alten Bund war der Vater, oder gab es den Vater, war die Offenbarung vom Vater noch nicht wirklich da. Die hat Jesus gebracht. Der alte Bund war vor allen Dingen Gott der Richter. Und es ging auch nicht anders, weil die Menschen waren nicht von neuem geboren. Sie waren verdorben, absolut. Und sie brauchten scharfe Gesetze. Und sie brauchten scharfe Maßnahmen. Aber der neue Bund, juhu, es hat sich alles geändert durch Jesus. Bist du froh, dass du im neuen Bund lebst? Ha, danke, Herr. Wir leben im neuen Bund. Mit dem Vater der Liebe, der uns so sehr liebt und der für uns ist. Im alten Bund musstest du arbeiten, akzeptiert zu sein, um angenommen zu sein. Was ist im neuen Bund? Arbeiten wir nicht mehr? Dienen wir nicht mehr? Doch. Aber von der Offenbarung, von der Position des Angenommenseins aus. Wir sind angenommen in dem Geliebten. Du bist angenommen. Und das ist eine ganz andere Motivation. Wir arbeiten, wir dienen von dieser Position, von der Offenbarung. Ich bin angenommen. Ich bin Gottes Liebling. Ich bin Gottes Liebling. Er liebt mich so sehr. Er ist für mich. Wenn er mich sieht, dann hüpft er, jubelt, er klatscht in die Hände, jauchzt. Was hat jemand gesagt? Er hat sein Bild von dir in seinem Portemonnaie. Collage. Ich glaube, Liebende arbeiten viel besser als Nichtliebende. Deshalb achten wir hier bei Glory Life drauf, dass alle fett gesättigt sind mit der Liebe Gottes. Dann macht Arbeiten noch mal 1000-mal mehr Spaß. Und ich sage dir, egal wo du bist, Halleluja, die Liebe Gottes ist in dir, wo du auch arbeitest. Oh, lass es das Schönste sein. Weißt du, Gott hat dich dahingestellt. Und seine Liebe ist in dir. Und du verwandelst deinen Arbeitsplatz in einen Ort der Liebe. Wo du bist, ist Liebe. Du lässt einfach nichts anderes zu. Um dich rum ist Liebe. Um dich rum ist die breitet sich die Herrlichkeit Gottes aus. Weißt du, da wird Arbeit richtig spannend. Und nicht mehr nur, oh, puh, endlich Sommerurlaub. Du sollst deinen Sommerurlaub haben, ja? Kein Problem. Aber es kann nicht sein, dass wir 3/4 des Jahres auf dem Zahnfleisch gehen, um dann 2 Wochen, puh, am Strand vom Zahnfleisch uns etwas so und das Zahnfleisch wieder etwas wachsen zu lassen. Oh, jeder Tag soll ein Liebestag sein und dann ist jeder Tag ein guter Tag. Das ist unser Leben als Neuschöpfung. Als Lieblinge Gottes. Als Lieblinge des Vaters. Ha, ihr braucht noch ein paar Stellen. Ich sehe das euch an. Damit ihr mir das glaubt. Es gibt auch so einen Abergeist, dass du immer, wenn du sowas hörst, ja, aber bei mir. Klar, der Pastor ist total geliebt, der ist Gott voll hingegeben und das stimmt. Aber bin ich genauso geliebt, wenn ich noch Fehler mache? Yes. Genauso wie du jetzt bist, liebt er dich unendlich. Und daran ändert sich nichts, weil du Schwierigkeiten hast oder weil du noch nicht alles auf der Reihe hast. Seine Liebe ändert das nicht. Seine Liebe ändert sich nichts. Natürlich erzieht er uns. Halleluja. Bist du froh, dass er dich erzieht? Das heißt, wenn wir nicht erzogen wären, in Hebräer, wären wir nicht seine Kinder. Wären Bastarde. Es wäre ihm egal. Weil gute Eltern erziehen ihre Kinder. Und lassen nicht alles durchgehen. Und weil der Vater uns so sehr liebt, erzieht er uns auch. Und sagt, hier, guck mal. Also es geht mir öfter so, ich liege im Bett. Und dann sagt er, guck mal da. Das fand ich nicht so gut. Er ist da genau, der Herr. Oder diese Haltung oder was auch immer. Juhu, danke. Weißt du, sag danke, sag nicht nein, Teufel, weiche. Ich bin ein Sohn, mach immer alles richtig, immer jeder. Sag danke, Herr, weil du mich liebst, verwandelst du mich auch. Und seine Liebe ist es, die uns in genau die Person hinein liebt und verwandelt, die wir immer sein sollten. Weißt du, so wunderbar. Ich glaube, diese Ausgießung, ja, dient dazu, dass wir die immer mehr sind und werden sind, die wir eigentlich immer schon sein sollten. Und er hat den Weg der Liebe genommen. Juhu! Nicht der Peitsche, sondern der Liebe. Ja, und er sagt uns auch Sachen, weil wir seine Söhne sind. Und er vergibt uns. Oh, der Herr vergibt uns. Ist egal, ich spüre das gerade. Ist jemand da und du hast irgendwie schon ziemliche Fehler gemacht. Aber Gott sagt, ich bin der Gott, der vergibt. Und ich möchte, dass du auch vergibst. Weil ich so viel vergebe, möchte ich, dass du auch den anderen vergibst. Halleluja. Weil er möchte, dass wir frei sind. Und wir sind nur frei, wenn uns vergeben ist und wenn wir wieder vergeben. Und je tiefer diese Liebe, seine Liebe uns erfasst und wir uns dessen bewusst werden, sie ist ja schon in uns drin, aber wir uns dessen bewusst werden, gesagt, umso mehr lieben wir einander. Weißt du, und auch Konkurrenz oder, boah, komme ich jetzt hier in meine Bestimmung, komme ich hier in meine Berufung oder was auch immer, werde ich gesehen, weißt du, es erübrigt sich. Du musst dich mit ihm mehr vergleichen. Das Leben wird richtig gut. Das Leben wird richtig gut. Es wird einfach. Weißt du, Gott will es uns einfacher machen. Religion macht immer alles kompliziert. Aber Gott ist keine Religion. Oh, ein Segen. Sondern Gott macht es einfach. Gott hat es einfach gemacht. Wir kommen vom Vater. Deshalb auch dieser tiefste Zug in uns zu ihm hin. Er hat uns seine neue Natur gegeben, als wir Jesus angenommen haben. Er liebt uns. Wir haben diese neue Natur der Liebe bekommen. Und wir geben diese Liebe weiter. Das ist das Evangelium. Also uns wurde vergeben. Und wir lieben. Diese Welt braucht nicht so sehr wie Liebende. Und du bist durch deine Geburt ein Liebender geworden. Weißt du, wir Christen, wir sind Liebende. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ich der Christus bin, dass der Vater in mir ist, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das Gute ist, wir müssen es nicht rauspressen. Wir müssen uns nicht anschauen, oh Herr, auch noch lieben. Jetzt wird es ja wirklich, huh. Weißt du, deine neue Natur kann nicht anders als lieben. Du bist ja wir sind ja aus der Natur des Vaters und die Liebe ist geboren. Also werden wir lieben. Auch die schwierigen, die komplizierten, die bösen. Yes, auch die. Gerade. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Hui. Oh, weißt du, wenn du weißt, du bist so geliebt, dann kannst du das. Du musst dich zurückhauen, du musst dich nicht rächen. Der hat das gesagt, jetzt gebe ich es ihm aber. Der soll mal wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Muss mal zeigen, dass ich ein Sohn bin, ne, Leute. Weißt du, sie macht uns locker auch. Du weißt, du bist gesättigt in der Liebe. Du musst niemand mehr was beweisen, musst niemanden mehr beeindrucken. Du musst auch dich selber nicht mehr beeindrucken. Du lebst. Weißt du, wir leben. Wir leben dieses echte Leben. Dieses echte Überwinderleben. Dieses echte Leben ohne Angst auch. Weil es heißt in 1. Johannes 4, die 18, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Möchtest du ein Leben ohne Angst? Ohne Furcht? Wer möchte das? Wo du dich vor nichts fürchtest? Halleluja, und es macht seine Liebe. Und es macht seine Liebe. Und deshalb brauchen wir das, dass wir wirklich dieses durchtränkt werden. Nicht, ah ja, heute war ich im Gottesdienst, habe die Liebe Gottes empfangen. Halleluja, weiter geht's. Ich glaube, Gott möchte wirklich uns tief sättigen und durchtränken und durchtränken und durchtränken mit seiner Liebe. Dass wir keinen Zweifel mehr haben, sondern dass wir richtig sitzen. Sitzen in seiner Liebe. Sitzen auf seinem Schoß. Und wissen, der Papa ist für mich. Beim Papa ist alles gut. Egal wie es stürmt. Egal welche Umstände gerade sind. Ich bin mein Vater, ich bin mein Papa. Und er ist mein Vater. Er ist mein Papa. Und er liebt mich. Halleluja. 1. Johannes 3,1, erweiterte Übersetzung. Deshalb nicht, bitte nicht dran machen, weil die ist anders. Seht, welch eine unvorstellbare, außergewöhnliche Qualität an Liebe uns der Vater erwiesen und geschenkt hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Wir haben eine unvorstellbare, außergewöhnliche Qualität von Liebe bekommen. Das gibt uns so eine Würde als Söhne. Es macht uns nicht stolz, überhaupt nicht. Macht uns demütig. Es macht unser Herz so, dass wir sagen, oh ja, und ich möchte, dass jeder diese Liebe erfährt. Dass jeder diese Liebe erfährt. Jeder muss das erfahren. Das sind die besten Evangelisten. Und es wird auch einfach. Da wird Evangelisation einfach. Weil wir sind so beschenkt von seiner Liebe. Und wir geben es einfach weiter. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und dann ist die so starke. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Niemand in Ewigkeit, egal was ist, kann dich aus seiner Hand reißen. Du bist da richtig drin. Sieh dich mal gerade. Du bist in seiner Hand. Und egal wer kommt und rütteln will, das klappt nicht. Es kann dich niemand aus seiner Hand reißen. Du bist in ihm. Du bist in seiner Hand. Und ich sage dir, das ist das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. Die Wahrheit verändert uns. Wir richten unser Leben nach der Wahrheit aus. Unsere Gedanken, ich ermutige mich, meditiere über dem Wort, sinne über dem Wort nach, nicht über dem, was der Teufel macht, die ganze Zeit, sondern über dem Wort. Es ist so kostbar, es ist kraftvoll, es ist kein toter Buchstabe, wie du es ja spürst. Da ist Kraft drin, da ist Wahrheit drin. Darüber denken wir nach. Nicht, was dein Mann oder deine Frau wieder falsch gemacht hat. Du kannst den ganzen Tag drüber nachdenken. Aber das, oder dein Freund oder wie auch immer. Pastorin. Aber ich ermutige dich. Denk über sein Wort nach. Sinn darüber nach. Meditiere darüber. Ja, ist kein esoterischer Begriff, sondern das haben die Juden schon vor ein paar tausend Jahren gemacht. Machen sie weiter. Und wir gehört zu ihnen. Und wir machen das auch. Oder hier Römer 8, 38. Also versink in diesen Stellen. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts Hohes, nichts Tiefes. Kein Tod, kein Leben, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges kann uns von seiner Liebe trennen. Oh, wollen wir darüber nachdenken? Wollen wir uns da rein fallen lassen in diese Wahrheiten seines Wortes und gegründet werden? Weißt du, er möchte, dass wir gegründet sind in der Wahrheit, gegründet sind in seiner Liebe. Gegründet, tief gegründet. Weißt du, so lernen wir ihn kennen. Und wenn dann was sagt, ja, aber Herr, warum hast du das da nicht so gemacht? Und warum ist mir das passiert? Dann sag einfach, ja, ich gebe es dir ab. Und ich werf mich, auch wenn ich nicht auf alles eine Antwort habe, ich werf mich in deine Liebe und ich weiß, ich kann dir vertrauen. Und du bist für mich. Und du möchtest, dass das Beste in meinem Leben zustande kommt. Oh, er möchte, dass das Beste zustande kommt in deinem Leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, er möchte, dass das Beste zustande kommt in deinem Leben. Oh, ihr am Livestream, er möchte, dass das Beste zustande kommt in eurem Leben, in jedem einzelnen Leben. Oh, das Beste, nicht so ein bisschen, nicht so 25%, sondern das Beste. Das Beste und wir sagen ja, wir verbinden uns damit im Glauben und sagen ja, mein Vater ist für mich, mein Vater liebt mich und das Beste wird in meinem Leben zustande kommen. Nicht das Zweitbeste, nicht Durchschnitt. Ich glaube, hier ist niemand da, der Durchschnitt will. Und wir sind alle nicht bestimmt, Durchschnitt zu sein. In deinem Herzen, in jedem eins von uns, ist dieses Wissen, ich bin was Besonderes von Gott. Und das ist natürlich eigentlich jeder Mensch. Wir durften es erkennen. Und viele, viele werden es noch erkennen. Und wir sind nicht bestimmt, ein durchschnittliches, langweiliges Leben zu leben, sondern ein Leben prall gefüllt mit Gottes Liebe, prall gefüllt mit seiner Herrlichkeit. Ja, Halleluja, Zentrum der Herrlichkeit hier. Wir gehen ins Zentrum der Herrlichkeit und da ist die Liebe Gottes, da ist die Liebe des Vaters, da ist die Liebe von Jesus. Das ist das Zentrum der Herrlichkeit. Es ist seine Liebe. Es ist seine Liebe. Es ist seine Liebe, die uns sättigt. Oh, die alles rauswäscht. Weißt du, seine Liebe, das muss auch nicht Jahre dauern, die wäscht Jahre von Wüste oder Empfinden, dass das Wüste war. Durch Jesus kann ja eigentlich keine Wüste mehr in uns sein, aber vielleicht warst du in der Wüste im Äußeren. Die wäscht es weg. Die wäscht Enttäuschung weg. Sachen, die du nicht verstehst. Du musst nicht mehr dran festhalten, an dem Wieso, Weshalb, Warum, sondern du kannst einfach sagen, Herr, boah, ich werfe das alles auf dich. Es hat mich nicht weitergebracht die letzten Jahre, diese Fragen. Sie haben mich nicht näher zu dir gebracht. Warum ist der noch nicht geheilt? Sag, Herr, du weißt es. Ich muss auch nicht alles wissen. Ich muss auch nicht alles beurteilen. Ich muss mich nur fallen lassen in deine Liebe. Darf mich nur fallen lassen in deine Liebe. Und da sind die Fragen gar nicht mehr so wichtig. Da sind wir gesättigt. Da wissen wir, ich bin angekommen. Bin angekommen in deiner Liebe. Ich bin angekommen. In meinem Vater, bei meinem Vater. Er liebt mich so, er ist für mich. Halleluja. Und er bringt das Beste hervor. Gefüllt, prall gefüllt mit der Liebe. Und ich gebe, prall gefüllt mit dieser Liebe. Und ich gebe diese Liebe einfach weiter. Und ich dulde keine negativen Gedanken über den negativ, über den noch was, über den noch was. Weißt du, kick es in die Tonne. Das macht alles so schwierig. Es vergällt unser Leben. Aber weißt du, wir sind so von der Liebe ergriffen, dass wir nur noch die besten Gedanken haben. Es verändert uns wirklich vollkommen. Wir nehmen von jedem das Beste an. Wie wäre das? Das ist eigentlich das Leben als Christ, oder? Weil Gott nimmt auch von jedem das Beste an. Ich glaube, er braucht von egal wie böse jemand ist, auch in dieser Welt. Aber er gibt jedem nochmal die Chance, sich für ihn zu entscheiden, sich für die Liebe zu entscheiden. Und wir geben auch in unserem Herzen weiten Raum. Er macht weiten Raum in unseren Herzen. Weißt du, Enge kommt durch Richten, durch Beurteilen. Oh, dein Herz wird immer enger. Besser wissen und so weiter. Das wird immer enger, immer kleiner, das Herz. Aber Gott bläst jetzt, Halleluja, mit seiner Liebe in unser Herz und macht es weit und sagt, puh, tu es doch einfach weg, leb doch einfach, lieb doch einfach. Und du spiegelst mich wieder. Wollen wir so leben? Wollen wir uns lieben lassen? Oh, von unserem Vater der Liebe, der uns so sehr liebt, der für uns ist. Der uns stark macht durch seine Liebe. Stark. Halleluja. Die stärksten Söhne kommen hervor in dieser Zeit. Und es passiert durch die Liebe, indem wir uns einfach hier öffnen, uns bewusst werden. Ja, boah, der Vater lebt in mir. Jesus lebt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Die Liebe lebt in mir. Und ich lasse mich da reinfallen in diesen Strom. Ich habe im Lobpreis habe ich gesehen, wie die Engel hier so den Schacht irgendwie für den Strom weitergemacht haben. Die haben hier so geschippt. Und ich glaube, das macht er auch in unseren Herzen, dass da ein paar Engel am Schippen sind und sagt, guck mal, ich mache dein Herz noch ein bisschen weiter, damit du alles von diesem Strom aufnehmen kannst. Ich mache dein Herz weit. Ich stelle dich auf weiten Raum. Er stellt uns auf weiten Raum. Halleluja, David schon gesagt. Halleluja, er stellt uns auf weiten Raum in seiner Liebe. Amen und Amen. Danke, Herr. Du stellst uns auf weiten Raum. Halleluja. Amen. Er stellt dich auf weiten Raum. Ja, er macht weit den Raum in dir. Wie viele von euch möchten mehr von ihm empfangen? Halleluja. Dann ist wichtig, dass du mehr Raum machst für ihn. Also sag mal, ich mache weiten Raum für die Liebe Gottes. Ich mache weiten Raum für das, was er für mich hat. Halleluja. Weißt du, vielleicht warst du schon wie von euch waren in, ich weiß gar nicht, wie viel der Gottesdienst ist es jetzt in dieser Ausgießung, der 5. glaube ich oder so, wenn man die Schule noch dazu nehmen, wo es begonnen hat. Wer von euch war in mindestens drei von diesen Ausgießungsgottesdiensten live dabei? Okay, ja, super. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, aber ich habe immer noch nicht 100% das empfangen, was ich glaube, dass Gott für mich hat. Ich habe noch nicht 100% den Durchbruch. Ist es wirklich für mich? Oder hat Gott mich vergessen? Oder geht er vielleicht an mir vorbei? Oder was ist los? Also ich sag dir was. Die Bibel sagt, ich habe das nochmal neu so gesehen, dieser Strom, der vom Thron ausgeht, Offenbarung 22, wo Johannes sieht, dieser Strom, der ausgeht vom Thron Gottes, da heißt es dann, nachdem Johannes diesen Strom beschreibt und alles, was er da sieht, heißt es ganz am Ende von der Offenbarung, in Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürste, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Halleluja. Gibt es da irgendjemand, der ausgenommen ist? Hier steht, wer da will. Wer immer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist es für dich? Ja, es ist für dich. Ist da mehr für dich? Ja, da ist mehr für dich. Vielleicht ändert er noch was in deinem Denken. Vielleicht bereitet er deine Seele noch ein bisschen zu. Vielleicht haut er noch ein paar Herzensverhärtungen weg. Vielleicht haut er noch ein bisschen Unglauben weg, was auch immer. Aber es ist für dich. Bleib dran. Geh rein. Weißt du, wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. Und weißt du, ich ermutige dich in dieser Zeit, weißt du, das ist nicht nur eine Zeit. Ich habe es vorher schon bei den Betern, wo ich die Beter instruiert habe für heute, habe ich schon gesagt, weißt du, das ist nicht nur eine Zeit, wo wir einmal uns einfach einen Touch holen und sagen, okay, mal schauen, was passiert, wenn mir da jetzt jemand die Hand auflegt, mal schauen, was dann passiert. Und dann gucke ich, okay, habe ich was gespürt, habe ich nichts gespürt. Weißt du, manche werden nur so berührt und zack geht's ab und boah, und in ihnen geht's los und sie heulen, lachen, zucken, zittern, was auch immer, fallen um oder sonst irgendwas. Und manche, die stehen einfach da und spüren gar nichts. Aber weißt du, macht Gott deswegen nichts? Wer da will, heißt es, wer da will, der komme und der nehme von dem Wasser des Lebens umsonst. Weißt du, es ist jetzt nicht die Zeit, wo wir uns einen Touch abholen, sondern es ist die Zeit, ich sage mal so, es ist die Zeit, Gott zu suchen. Es ist die Zeit, mehr von ihm zu suchen. Es ist die Zeit, tiefer hineinzugehen. Es ist die Zeit, ihn tiefer zu erkennen. Johannes 17,3 sagt Jesus, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das griechische Wort, das da steht für erkennen, ist wesensmäßig erkennen, real erkennen, lebensmäßig erkennen. Weißt du, es geht so schnell und ich spreche da aus Erfahrung, auch als gerade auch als Pastor und vollzeitlichen Dienst und so weiter. Weißt du, es geht so schnell, dass du aus der Substanz der Erkenntnis Gottes von gestern lebst. Amen. Es geht so schnell, dass du aus einer vergangenen Substanz lebst und du machst eigentlich alles richtig aus dieser Substanz heraus. Du redest das Richtige, du bekennst das Richtige, du hast es drauf und es funktioniert auch gut. Und gleichzeitig, ohne dass du es so richtig merkst, kommt die frische Erkenntnis Gottes mehr und mehr ins Hintertreffen. Und da ist nicht mehr diese frische Erkenntnis der Person Gottes. Da ist nicht mehr keine frische Offenbarung vom Vater mehr. Keine frische Offenbarung von Jesus mehr. Ja, du hast viele Offenbarungen von Jesus. Du hast viele Offenbarungen vom Vater. Und du kannst auch drauf zurückgreifen, weil du hast sie ja. Aber weißt du, das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Das Leben, es ist das Leben, dass wir ihn erkennen, immer wieder erkennen, immer tiefer erkennen, lebensmäßig erkennen. Neue Facetten von ihm erkennen, neue Dimensionen von ihm erkennen, einfach ihn tiefer kennenlernen. Das ist das ewige Leben, das ist das ewige Leben. Also das ewige Leben ist nicht eine Lebensversicherung, weil du mal ein Gebet gebetet hast. Musst dich enttäuschen. Sagst, ja, ich habe vor 20 Jahren ein Gebet gebetet. Jemand hat mich angeleitet und hat gesagt, lad Jesus in dein Leben ein und du bist errettet. Ja, du lädst Jesus in dein Leben ein. Aber weißt du, das ist nicht eine Lebensversicherung, sondern es ist ein Leben, das dir geschenkt wird. Und es ist der Beginn, dieses Leben kennenzulernen. Es ist der Beginn, dieses Leben auszuleben. Es ist der Beginn. Verstehst du, es ist der Beginn, nicht das Ende. Okay, ich hab's gebetet, das war's, Halleluja. Es ist der Beginn für eine Reise. Es ist der Beginn, den Vater kennenzulernen. Weißt du, als ich vor 35 Jahren gebetet habe, 36 Jahre ist schon her, ja mehr als 36 Jahre, als ich gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu was in meinem Leben. Da habe ich in dem Moment etwas vom Vater erkannt und das, was ich damals von ihm erkannt habe, war einfach, dass dieser Vater real ist und dass ich ihn den Rest meines Lebens werde kennenlernen müssen. Ich habe ihn noch nicht gekannt. Ich habe etwas von ihm erkannt. Ich habe nämlich Frieden bekommen für mein Herz und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, diesen Gott muss ich kennenlernen. Aber ich kannte ihn noch nicht. Amen. Du musst ihn kennenlernen. Es geht tiefer. Also Gott geht mit dir tiefer. Und ich glaube, dass das, was er jetzt freisetzt, was er jetzt vom Thron freisetzt, dieser Strom vom Thron, ja, Offenbarung 22, 17 und Offenbarung 22, 1, wo es heißt, und ich sah einen Strom, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Dieser Strom, der jetzt ausgeht vom Thron, der jetzt freigesetzt, weißt du, der geht schon immer aus, der geht seit 2000 Jahren schon aus. Nur jetzt positioniert uns Gott. Er positioniert uns, dass wir unter den Strom kommen. Unter den Strom. Nicht neben dem Strom. Manche stehen noch ein bisschen neben dem Strom. Weil es bringt nichts, wenn du neben dem Strom stehst und so machst. Dann wirst du nicht nass. Du musst unter den Strom treten. Wie treten wir unter den Strom? Manche stehen vielleicht da über dem Strom, das ist auch noch interessant. Das gibt es auch. Das sind, vor allen Dingen Theologen machen das gern. Die stehen überall, die beurteilen alles. Ja, genau, das haben wir schon, das steht schon in den Annalen der Kirchengeschichte, 1797 haben sie das auch schon erlebt. Sehr interessant. Ein Phänomen von religiöser Begeisterung. Das ist überm Strom, wirst du nicht nass. Überm Strom wirst du nicht nass. Weißt du, wenn du zum Uracher Wasserfall gehst und du gehst du die Treppen hoch und dann stehst du oben über dem Uracher Wasserfall, dann schaust du auf den Uracher Wasserfall runter, dann siehst du den Strom und du siehst, was er macht, aber du wirst nicht nass. Amen. Wie werden wir nass? Ich gebe dir eine Bibelstelle zum Schluss, um dir zu helfen. Reinzuspringen, noch tiefer reinzuspringen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal da und du weißt gar nicht, was du erwarten sollst, aber du hast gehört, dass Gott wirkt und dass Gott trockenes Land bewässert und dass Gott Wunder tut und passiert ja auch Heilung im Strom und was auch immer. Du hast es gehört und du sagst, ja, ich möchte unter dem Strom stehen, weißt du, und ich möchte dir helfen, wirklich dich unter den Strom zu stellen, weil der Strom fließt, er geht vom Thron aus, seit 2000 Jahren, aber was wichtig ist, ist, dass wir uns positionieren. Amen. Dass wir uns unter den Strom positionieren. Und ich möchte diese Schriftstelle geben, Epheser 3, Vers 14 folgende, wo es heißt, pass mal auf, wo habe ich meine Bibel? Ich lese es erstmal in der Elberfelder. Halleluja. Epheser 3, Vers 14, Paulus betet da. Danke, Jesus. Er betet und er sagt, deshalb, sag mal deshalb. Deshalb, was tue ich, um unter den Strom zu kommen? Was tue ich, um unter dem Strom zu leben? Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden ausgeht. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb sage ich Vater. Weißt du, was heißt seine Knie beugen? Das wissen wir heute gar nicht mehr, was heißt, seine Knie zu beugen, weil das macht man heute nicht mehr. Ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, noch, da haben Mädchen teilweise noch gelernt, Knickse zu machen vor Erwachsenen. Ich weiß nicht, wie viele euch an die Zeit noch erinnern. Ich weiß noch, eine Schulfreundin von mir, die hat immer Knickse gemacht. Ich fand es damals schon recht witzig, weil meine Schwester hat es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie es je gemacht hat, aber es gab es noch, ja, dass wirklich Mädchen haben gelernt, Knickse zu machen. Was hieß das? Weißt du, früher gab es eine Kultur, da war das üblich, sich zu beugen vor dem König, da war das üblich, sich zu beugen vor dem Nächsthöheren. Weißt du, und das war nicht nur einfach, also bei dem Knicksen natürlich schon, das war irgendein Ritual, halt, das man halt nur irgendwie so gemacht hat, warum auch immer, so wie man heute die Hände schüttelt. Es wusste keiner mehr so genau, aber ursprünglich, weißt du, war das diese Kultur, was war diese Kultur? Es war diese Kultur, jemand warf sich vor jemand nieder, jemand beugte seine Knie, mit anderen Worten, er brachte zum Ausdruck, ich brauche dich. Er brachte zum Ausdruck, ich liefere mich dir aus. Er brachte zum Ausdruck, okay, ich habe vielleicht eine Bitte und ich hätte gerne, dass du meine Bitte erfüllst, aber ich mache mich völlig abhängig von dir, mach du es so, wie du es für richtig hältst. So haben sich Leute vor dem König niedergeworfen. Also es geht nicht darum, auch in der Gemeinde Jesu, es geht nicht einfach nur darum, dass wir einfach auf die Knie gehen und dann denken, allein dadurch, dass wir das tun, verstehst du, dieses Ritual tun, dadurch sind wir besonders demütig. Es geht nicht darum, in erster Linie im Körperlichen auf die Knie zu gehen, sondern es geht darum, uns zu beugen in unserem Herzen. Das heißt, mit anderen Worten, zum Ausdruck zu bringen, wir brauchen dich, Vater. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, heißt, ich bringe zum Ausdruck, ich brauche dich, Vater. Mach du es so, wie du möchtest in meinem Leben. Mach du es auf deine Art und Weise. Weißt du, du tust deine Erwartung dem Vater hinwerfen. Du sagst, Herr, hier ist meine Erwartung und jetzt mach du. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Halleluja. Also das ist die Haltung, die empfängt. Das ist die Haltung, die empfängt. Und ich glaube, Gott möchte uns heute wirklich mächtig empfangen lassen. Jeden, weißt du, auch wenn du schon 5-mal für dich hast beten lassen, da ist noch mehr. Wenn du zum ersten Mal da bist, da ist sowieso mehr. Noch viel mehr. Und weißt du, dieser Strom, den Gott ausgießt, ist nicht ein Strom, weißt du, ist nicht ein Glory-Life-Strom oder von irgendeiner Gemeinde oder ein Georg-Karl-Strom oder sonst irgendwas, sondern, weißt du, Gott wirkt jetzt und es ist ein Strom, den er ausgießt für den Leib Christi. Wir hatten jetzt Kontakt mit der Lilo Keller, die ja auch bei unserem Jubiläum da war. Und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, was Gott so getan hat die letzten Wochen. Und dann sagt sie so, oh, ich habe das total gesehen in der letzten Zeit. Das hatte sie uns gar nicht gesagt bis jetzt. Aber sie hat gesagt, ich habe gesehen in der letzten Zeit, ich habe so gesehen, dass Gott noch einmal eine Berührung mit der Liebe des Vaters für seinen Leib freisetzen möchte. Halleluja. Ja. Und er tut es. Weißt du, er tut es. Amen. Warum wir? Warum ich? Warum du? Er liebt dich. Weißt du, ich möchte etwas sagen, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist. Ich glaube nicht, dass du durch Zufall hier bist. Du bist auch nicht einfach nur hier, weil jemand dich eingeladen hat, hier zu sein. Das mag der äußere Anlass sein. Du bist auch nicht nur hier, um irgendwas auszuchecken. Obwohl das vielleicht ein Gedanke sein mag. Aber ich sag dir was, egal aus welchem Motiv du hierher gekommen bist, egal was dich hierher gezogen hat, oder vielleicht bist du hier, weil du sagst, ja, ich gehöre hier halt dazu, ich muss mal gucken, was hier so los ist. Also, ich glaube nicht, dass dieser äußere Anlass der tiefe Grund ist, warum du heute Morgen hier bist. Sondern ich glaube, der tiefste Grund, warum du heute Morgen hier bist, ist, weil der Vater dich hier haben will. Amen. Weil der Vater dich hier haben wollte. Was auch immer äußerlich dazu geführt hat, dass du hier bist. Der wirkliche Grund ist, vor Grundlegung der Welt hat der Vater dich dafür bestimmt, heute Morgen hier zu sein. Weil er einen Plan hat für dein Leben. Weil er seine Liebe ausgießt jetzt in dieser Zeit auf alles Fleisch. Auf den Leib Christi. Auf die Menschen, die hungrig sind. Wer da will, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Weißt du, es ist ganz egal, aus welcher Gemeinde du bist oder aus welcher Kirche du bist oder aus welchem Hintergrund bist, weißt du, du bist, es ist vollkommen egal, das ist für jeden, weißt du, der Strom Gottes sprengt jede denominationelle Grenze, jede Kirchengrenze, jede Gruppengrenze, weißt du, Gott ist nicht, weißt du, Gott hat weder Lieblinge von Einzelpersonen, dass er sagt, okay, auf den Tobias gieße ich meinen Geist aus, aber auf die Anne nicht oder sowas. Oh, nein, er hat ihn schon ausgegossen. Halleluja. Verstehst du? Aber genauso wenig ist Gott so, okay, auf die Gemeinde gieße ich meinen Geist aus, aber auf die Gemeinde gieße ich nicht aus. Weißt du, ich glaube, dass wir in dieser Zeit mehr und mehr davon hören werden, dass Gott seinen Geist ausgießt auf viele Gemeinden, auf viele Kirchen, dass er seine Vaterliebe neu ausgießt. Halleluja! Weißt du, und deswegen ist das, was er jetzt tut, auch hier tut, auch an dir vielleicht, wenn du über Livestream zuschaust, weißt du, das ist nicht für eine Gemeinde, das ist nicht für eine Denomination, das ist nicht eine Glory-Life-Bewegung oder eine Glory-Life-Erweckung oder was auch immer oder eine Glory-Life-Ausgießung, sondern das ist eine Vater-Ausgießung. Amen. Der Vater liebt uns so, so sehr. Der Vater liebt sein Leib so, so sehr. dass er seinen Geist ausgießt. Und Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Oder Epheser 3, Vers 14, der Neues Leben Übersetzung sagt so, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Und dann sagt er weiter, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Halleluja. Also er gießt seine Vaterliebe aus, auch mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Zweck. Also es ist nicht einfach nur, damit wir irgendwie einen Spaß haben, obwohl das auch toll ist. Ja, der Vater schmeißt eine Party, super, Halleluja. Bin ich auch dabei. Aber weißt du, er gießt nicht einfach nur seinen Geist aus, damit wir Spaß haben oder damit wir beschäftigt sind, sondern er gießt seinen Geist aus, hier steht es, damit wir innerlich stark werden. Halleluja. Wir leben in dieser Zeit, weißt du, wir leben in einer Zeit, in der es so wenig echte Vaterschaft gibt in dieser Gesellschaft, so wenig echte Vaterliebe und deswegen so wenig echte tiefe Stärke in den Seelen der Menschen. So wenig Stärke, so viel Ängste, so viel Verwirrung, so viel Schwäche, so viel mangelnde Belastbarkeit, was auch immer da alles ist, so viel Schwäche. Warum? Weil uns die Vaterliebe fehlt. Weil Vaterschaft abhandengekommen ist. Deutschland nennt sich das Vaterland oder wir nennen unser Land traditionell das Vaterland, ja. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Nation, auf eine andere Sprache auf der Erde gibt, wo auch das Land Vaterland genannt wird. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht viel. Im Englischen ist es the Motherland. Es ist das Mutterland. Ja? Das heißt, aber Deutschland nennt sein Land das Vaterland. Ja? Deutsches Vaterland. Ja, steht, kommt der Nationalhymne. Blühe deutsches Vaterland. Vaterland. Aber der Vater ist uns irgendwie abhanden gekommen. Und Gott ruft uns zurück ans Herz des Vaters. Des Vaters, von dem alle Vaterschaft, das sagt Epheser 3, Vers 14, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf der Erde ausgeht. Also du magst hier auf der Erde Mangel an Vaterschaft in deinem Leben, in deinem natürlichen Leben erlebt haben. Du magst keinen Vater gehabt haben im Natürlichen. Du magst einen missbräuchlichen Vater gehabt haben in deinem Leben. Du magst einen abwesenden Vater gehabt haben in deinem Leben. Was auch immer du hier auf der Erde an Vaterschaft erlebt hast, der Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht, hat die Fähigkeit, jeden Mangel an Vaterschaft zu erfüllen, den es hier auf der Erde gibt. Amen. Weil von ihm geht die Vaterschaft aus. Also der, von dem die Vaterschaft ausgeht, der kann auch den Mangel an natürlicher Vaterschaft hier auf der Erde füllen. Amen. Und ich glaube, das tut er in dieser Zeit. Und er tut es mit einem bestimmten Ziel. Und dieses Ziel ist, dass wir dadurch stark, innerlich stark werden. Die Haller-Übersetzung an dem Punkt finde ich da, gerade in dieser Bibelstelle finde ich die genial, weil da heißt es so, es heißt, zu diesem Zweck beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Von ihm stammt nämlich jede väterliche Beziehung und Hausgemeinschaft, die man sowohl in den Himmeln als auch auf Erden als solche bezeichnen kann. Und dann sagt er, es ist meine intensive Bitte. Er möchte euch zum Geschenk machen, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist mit Kraft ausgerüstet werdet, sodass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Halleluja. Weißt du, starke Söhne, starke Töchter, das sind solche, die sich geliebt wissen von ihrem Vater. Amen. Eine gesunde Vaterbeziehung bringt starke Söhne und Töchter hervor, die durchs Leben gehen und nicht so schnell umgehaut werden. Amen. Und vielleicht sagst du, ja, das bin ich nicht. Ich fühle mich oft schwach, ich bin oft schwankend, ich habe diese Stärke im Leben gar nicht. Also ich sag dir, der Vater im Himmel möchte alles, was du hier auf der Erde vielleicht von deinem irdischen Vater oder deiner Mutter oder anderen Autoritätspersonen nicht empfangen hast, er möchte es dir geben. Amen. Er möchte dich auffüllen. Halleluja. Er möchte dich stark und widerstandsfähig fürs Leben machen. Amen. Stark, um das Evangelium weiterzugeben. Stark, um die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde auszubreiten. Halleluja. Stark, um im Leben siegreich zu sein, erfolgreich zu sein in jeder Hinsicht. Er möchte dich stark machen. Halleluja. Deshalb sagt Paulus, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ich beuge sie, warum? Weil ich diese Stärke empfangen will. Ich beuge sie, weil ich glaube, dass er mir geben kann und geben will, was ich brauche. Ich beuge meine Knie, weil ich mich positionieren will für diese Vaterliebe. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich die Vaterliebe Gottes erlebt. Vielleicht hast du noch nie eine Berührung vom Vater gehabt. Vielleicht hast du noch nie ein solches Gebet gesprochen, wo du gesagt hast, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Vielleicht hast du bisher gedacht, ja, ich muss es einfach so schaffen. Vielleicht warst du religiös und hast gesagt, ja, ich bin schon christlich und ich handle nach christlichen Grundsätzen und so weiter. Aber ich muss es halt selber schaffen, ich muss es halt selber machen. Vielleicht hast du noch nie bewusst wirklich die Erlösung für dich in Anspruch genommen, die Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz für dich erkauft hat. Ja, Johannes 1,12 sagt, so viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, persönlich aufnahmen in ihr Herz, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Mit anderen Worten, die füllt er mit dieser Kraft, als Kinder Gottes zu leben. Jesus ist der Schlüssel. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und jetzt neulich an dem Parkplatz, Irina und ich haben geparkt und da war nebendran stand ein Auto. Und da war hinten im Fenster drin, war so ein Schild und da stand drauf, One Way, ja, so Einbahnstraßenzeichen, One Way. Und dann stand drunter Johannes 14,6. Johannes 14,6, was steht da? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Amen. Wir haben uns dann mit dieser Frau unterhalten, die saß zufällig im Auto. Interessant, sie war katholisch, aber sie war absolut überzeugt, dass Jesus der aller einzige Weg ist. Weißt du, das ist ein klares Statement. Amen. Ohne Jesus kommst du nicht zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt nicht hunderte Wege, sondern Jesus kam, sein ganzer Auftrag bestand darin, den Vater zu offenbaren. Ich weiß noch, ich hab das Zeugnis mal gelesen von einer Frau, die, ich glaube, es war in Pakistan, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, es war Pakistan, ja. Eine muslimische Frau, die dort aufgewachsen war, in diesem muslimischen Land, nie etwas von Jesus wirklich gehört hatte. Und dann wurde sie krank und dann kam sie in ein katholisches Krankenhaus. Es gibt da katholische Krankenhäuser und da gibt es Nonnen, die das betreiben und so weiter. Und dann kam sie in dieses Krankenhaus und da hat sie zum ersten Mal eine Bibel gesehen. Und weil sie über mehrere Wochen da war und krank war, hat sie da auch drin gelesen. Sie hat natürlich auch im Koran gelesen, als gute Muslimin hat sie im Koran gelesen und dann hat sie in der Bibel gelesen. Und irgendwann mal war sie verwirrt und hatte diese Frage im Herzen. Und welches ist denn jetzt das richtige Buch? Ist es der Koran oder ist es die Bibel? Und dann hat sie... Die Sache war ja die Nonnen durften ihr nicht viel von Jesus erzählen. Das war da ganz schwierig und ganz verboten. Die durften ihr Bibel geben, aber sie durften ihr nicht das Evangelium erklären, weil das ist ein muslimisches Land. Das ist nicht so einfach. Also musste sie Gott selber fragen. Und dann hat sie, als sie dann so verzweifelt war, weil sie so verwirrt war, hat sie den Koran genommen, hat sie die Bibel genommen, hat die beiden Bücher nebeneinander gelegt, vor Gott hat sich hingekniet und hat gesagt, Gott, jetzt sag mir, welches ist dein Buch? Und dann hat sie eine Stimme gehört in ihrem Herzen. Und diese Stimme hat zu ihr gesprochen und gesagt, in welchem dieser beiden Bücher darfst du mich Vater nennen? Und sie wusste, das hatte sie gemerkt. So viel wusste sie. Halleluja. Also Jesus ist der Weg zum Vater. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie ganz bewusst diesen Weg wirklich zu deinem Weg gemacht, hast noch nie bewusst gesagt, ja, Jesus, durch dich komme ich zum Vater. Ja, Jesus, sei du wirklich der Herr meines Lebens. Ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und du hast noch nie wirklich diese Berührung der Liebe des Vaters durch Jesus empfangen, dann möchte ich als erstes, bevor wir sonst für irgendjemanden beten, möchte ich als erstes für dich und mit dir beten. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Gott, den man Vater nennen kann, ich möchte zu diesem Gott kommen, ich möchte ihn kennenlernen. Vielleicht hast du bisher ohne ihn gelebt oder du hast von ihm gehört, aber du hast vielleicht Rituale befolgt, aber du hattest keine Beziehung zu ihm. Du hast nicht in dieser persönlichen Beziehung gelebt. Weißt du, das ist es. Dies ist das ewige Leben, dass sie ihn erkennen. Ja, dass wir ihn erkennen. Es ist eine Beziehung, es ist eine persönliche Beziehung. Und du hast nicht in dieser persönlichen Beziehung zu ihm gelebt. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich als allererstes für dich und mit dir beten. Und da einfach, wo du bist, gib mir einfach ganz schnell ein Zeichen. Streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann, dass, ja, da hinten, okay, ist noch jemand da. Streck einfach deine Hand aus, wink einfach mit deiner Hand, sodass ich sehen kann, wenn du sagst, jawohl, ich möchte da, dass du mit mir und für mich betest. Ja, hier vorne ist super. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Dann streck einfach noch deine Hand aus und sag, jawohl, Jesus, ich möchte dich zu meinem persönlichen Herrn und Erlöser machen. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Dann, weil wir wollen jetzt gleich zusammen beten und wollen das zusammen festmachen. Auch wenn du über Livestream schaust, ja, es kann für dich sein, dann wollen wir auch für dich beten. Über Livestream gehst du mit rein. Lass uns einfach mal alle zusammen aufstehen, dann ist es leichter auch für die, die hier im Raum sind. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einfach diejenigen bitten, die einfach ihre Hand gehoben haben jetzt gerade, oder auch du spürst einfach in deinem Herzen, ja, das ist für mich. Ich brauche das heute Morgen. Ich möchte das heute Morgen festmachen. Ach. Weißt du, dann einfach ganz schnell da, wo du bist. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Halleluja. Und ich möchte einfach ganz schnell dir die Hand auflegen und für dich beten. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Komm einfach aus den Reihen raus und komm nach vorne. Komm einfach ganz herzliche Einladung. Halleluja. Wenn du dieses Gebet möchtest, ja, herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Da war noch jemand, glaube ich, der sich gemeldet hatte. Komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne, wenn es für dich ist, wenn du weißt, jawohl, Gott möchte mich jetzt berühren. Gott möchte das jetzt festmachen. Also vielleicht ist da ein Kampf in deinem Herzen, dass du sagst, oh, vor all diesen Menschen soll ich das festmachen. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, dann komm einfach ganz schnell noch dazu. Komm ganz schnell noch dazu, komm hier nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist noch jemand da? Ich warte noch eine Minute. Ich warte noch eine Minute. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Halleluja. Für die, die über Livestream zuschauen, wenn du heute Morgen sagst, jawohl, ich möchte das festmachen in meinem Herzen, dann wir werden jetzt hier zusammen ein Gebet beten, hier vorne, aber auch für dich über Livestream. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, dann sprich mir einfach dieses Gebet nach. Sag einfach ganz laut, Herr Jesus Christus, du bist der Weg. Das glaube ich. Und durch dich möchte ich jetzt zum Vater kommen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von dir war. Heute komme ich zu dir nach Hause. Und ich empfange deine Erlösung, die in Jesus ist. Herr Jesus Christus, empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Jetzt in mein Herz hinein. Heiliger Geist, komm und übernimm die Kontrolle über mein Leben. Jetzt in Jesu Namen. Oh, jetzt in, oh, da ist es. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Danke, Heiliger Geist. Preise dich, Herr. Preise dich, Herr. Wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus, Herr. Sondern dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet mitgebetet, dann schreib uns einfach eine E-Mail. E-Mail an wunder@glorylife.de. Schreib uns einfach, was passiert ist. Und wir wollen dir einfach auch was Kleines schenken, was Kleines zukommen lassen. Dann kannst du uns deine Adresse schreiben, dann bekommst du das Geschenk zugesandt. Weil es ist wichtig, von heute an beginnt etwas Neues. Halleluja. Von heute an beginnt ein Weg. Es beginnt ein Weg. Und den Rest deines Lebens wirst du den Vater kennenlernen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und der Dieter, komm mal her, Dieter. Der Dieter betet jetzt hier vorne für dich noch weiter. Dien dir einfach weiter. Und wenn du das möchtest, natürlich, ist der Dieter. Ja, genau. Dann bete einfach noch weiter für dich und schenk dir noch was Kleines. Halleluja. Halleluja. Und wir geben mal Jesus einen Applaus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater.